wickele am Mittwoch die Freundin aus dem Lohnstreifen. Wickele am Mittwoch die Freundin aus dem Das genau an. Rauschprodukt. Blut. Espen wispern Wunder. Auf dem Stacheldraht. Tätowierte Männer mit Rosen in Vorgärten. Seismographen des Schwachsinns schlagen jede halbe Stunde. Leichtes Leben schlängelt sich zwischen Schwermetall. Punkte im Mitgliedsbuch der Kegler. Laoze und Jim Morrison werden exhumiert. Auferstehung als Salami hinter Plexiglas. Wir halten uns länger. Gekühlt. Neigt sich beständig. Pfeile aus unbekannten Blasrohren fliegen. Spionage wie jeden Mittwoch. Um eins denke ich an dich. Hast meinen Namen? Scharfe Daten im Speicher. Affenwahn! Affenwahn. Der Film wird schon zum vierten Mal gezeigt. Klasse legt Hand an sich. Sodom unter Glas. Gomorra. Menschen. Kräutern schlafen in Schlingen. Zwischen den Zähnen faulen Freischwestern. Mikroskopische Würmer unter den Telefonen. Bachkantate wackelt mit den Ohren und regelt sich im Sessel. Die Bachkantate wackelt mit den Ohren und regelt sich im Sessel. Leere Wodkaflaschen rollen durch das Kino. Thank you. habe hier an der Wurzel. Schmutzige Füße auf weißer Dielung. Jetzt spielen Sie den Punkwalzer noch einmal. Die Gasuhr liegt im Haus der Treppen. Mädchen, Mädchen mit Magenrohrschmuck. Zuckerbrot. An der Bushaltestelle. Puppen aus Pappe. Gitarrengriffe schillern unter wogenden Massen. Lachkrämpfe mit unheilbaren Folgen springen von der rasenden Bahn. Hechte auf den Angler am Gesprächsfluss. Tödliches Wort. Stopp! Europa Herzen. Phönix brütet ungelegte Eier aus. Dem Mutterwitz entschlüpft ein gepanzertes Tier. Oh Null, du blitzende Unzahl! Verklingende Irrenmusik, suchende Versucher. Märchenautomat mit Weckeinrichtung. Einer meine heiße Schnalle. Im Schoß kurzen Rotkleid. Palmstier ist angeflockt. Am Schorn. Manchmal erwachen wir im Beischlaf. Versteckt mit Erika im Stellwerk. Tippe auf Name und Zahl. Kontrolliere die Züge. Wer steigt ein? Wer steigt aus? Wer steigt ein? Wer steigt aus? Wer steigt ein? Wer steigt aus? Wer steigt ein? Wer steigt aus? Woher und wohin? Auf meiner Nase tanzt die erste Mücke dieses Jahres. Es könnte nochmal Sommer werden, Robert. In meinem Rücken krachen Puffer. Sonne bricht durch. Faschistoide Begriffe fläzen überm Bollwerk Tresen, kippen Korn und heben Bier. Ströme von Büroleim wälzen sich über die Dächer. Schleichende Formularinfektion. Die Stempelpest ist ausgebrochen. verendete Anthraxfüchse in den Straßen. Für ausländische Militärmissionen gesperrt! Für ausländische Militärmissionen gesperrt! Für ausländische Militärmissionen gesperrt! Tollwut der Kontrolleure. Spritzen dünnen Speichel in das Trinkwassersystem. Reißen Frauen, beißen Kinder. Astrid will die Hausaufgaben nicht machen. Und dreht am Knopf. Wieder explodiert eine Keimzelle und verrät das Nest der Ultras. Rettungsloser Anker. Was das bedeutet? Zwei Menschen lieben sich und versickern den Fugen der Mauern, die sie zum Schutz gebaut. Breitbeinig nackt, die Verhandlung sitzt am Tisch. Der Schwanz der Gesetze reißt ihre Gebärmutter auf. Substrate dringen in den Leibsäden aus der Haut, wenn... Thank you. Bergsteiger vereinsamen beim Kampf um den Gipfel. Echo des eigenen Atems unter der Maske des Sauerstoffgerätes. Komische Märtyrer schleppen Betten durch den Hades mit einer aufblitzenden Unruhe am Ohr. Verschwindet der Zeitansager in der